Es folgt ein Redebeitrag der Soli-Gruppe Free Benny. Folgend hört ihr ein Grußwort unseres Gefährten und Freundes Benny. Er sitzt seit dem 5. Januar in der JVA Leinestraße in Leipzig in Untersuchungshaft. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, an Tag X in Leipzig bei den Protesten gegen das Urteil im sogenannten Antifa-Ost-Verfahren einen Brandsatz auf das USK Dachau geworfen zu haben. Guten Tag, GenossInnen und FreundInnen. Die politische Lage ist brenzlig. Während die AfD zusammen mit waschechten NationalsozialistInnen schon lange von Remigration träumen, arbeiten die demokratischen Parteien, die gerade gegen AfD und Co. mit uns auf die Straße gehen, schon länger an der Umsetzung dieser, auch wenn sie nicht so offen darüber reden. Wir AntifaschistInnen sind im Jahr der möglichen rechten Wahlerfolge umso mehr gefragt. Unter anderem bei der Sabotage der AfD, beim Widerstand gegen die Aushöhlung des Asylrechts und bei der Verteidigung unserer Bewegung vor den Angriffen des Staates. Der Verfolgungswahn der ungarischen und deutschen Behörden gegenüber den Untergetauchten ist ein weiteres Zeichen der Zuspitzung hin zu einer autoritären Gesellschaft. Umso wichtiger, dass wir praktische Solidarität mit allen zeigen, die sich Faschisten in einer Weise in den Weg stellen, die sie da trifft, wo sie sich wohlfühlen. Ob in Ostdeutschland, Budapest oder sonst wo. Der Kampf muss weitergehen. Auf, dass ich euch nicht hinter diesen Mauern, sondern irgendwann in Freiheit kennenlernen darf und ihr den Schergen aller Staaten für immer entkommt. Ich wünsche euch viel Glück und Durchhaltevermögen auf eurer Reise. Allen anderen wünsche ich eine kraftvolle Demo, ein Jahr mit wenig Repression oder Faschogewalt und vielen erfolgreichen Momenten gegen Staat, Nation und Kapital. Als Bennys GefährtInnen stehen wir fest an seiner Seite. Wir organisieren die Solidaritätsarbeit und informieren über die Repression. Wir rufen alle auf, sich ebenfalls solidarisch zu zeigen. Benny freut sich über Briefe und Postkarten, schreibt ihm daher gerne. Informiert euch über den aktuellen Stand des Verfahrens. Beteiligt euch an Solidaritätsaktionen und organisiert diese. Infos von der Soli-Gruppe, ein How-to-Briefe schreiben und seine Adresse sowie die vom Soli-Konto findet ihr unter freexantifas.org. Für den anstehenden Prozess und die laufende Arbeit benötigen wir, neben eurer Solidarität, weiterhin Spenden. Es ist notwendig, dass wir uns mit der anhaltenden Repression gegen die militante antifaschistische Bewegung, die sich unter anderem im Verfahren gegen Benny, dem Antifa-Ost-Verfahren und dem Budapest-Komplex zeigt, auseinandersetzen. Es ist wichtig, Strategien zu entwerfen, um uns gegen diese Repression zu schützen und zu verteidigen. Wir freuen uns über einen verstärkten inhaltlichen und politischen Austausch. Freiheit für Benny, Freiheit für alle Gefangenen.